Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 8. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Gott segne dieses Wort. Heim. In diesem Bibeltext hier aus dem 2. Korintherbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, was Heim bedeutet, und zu Hause mit Gott zu sein. Und Paulus schreibt uns hier, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, in unserer persönlichen Beziehung als reue Sünder zu ihm kommen, dass, wenn wir sterben, dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus sind. Ja? Und das ist also Gottes Versprechen. Und was nun nicht heißt, dass wir hier aufgeben, dass wir irgendwie eine andere Absicht verfolgen, sondern dass wir eben verstehen, dass wir eben hier nicht vollkommen nicht zu Hause sind, hier in unserem irdischen Dasein. Ja? Und unser Anliegen ist, in unserem himmlischen, in unserem ewigen Dasein zu sein. Wichtig ist zu verstehen, dass wir aber jetzt schon, nämlich hier und jetzt, wir, die wir zu Jesus Christus kommen, durch den Heiligen Geist in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus stehen und wachsen und leben und auch gedeihen. Und der Heilige Geist uns hilft, näher zu Jesus Christus zu bringen, durch Gottes Wort, durch die Bibel und durch all das, was wir hier lesen und erfahren können in Gottes Wort. Und wichtig ist, dass wir auch verstehen, dass wir hier eine Aufgabe haben, ja, zeitlebens. Und es ist egal, ob wir, wer wir sind, ob wir nun reich oder arm sind oder gesund oder krank oder wie auch immer, wie die Situation ist. Ja, Gott hat immer eine Aufgabe für uns. Und denkt niemals daran, dass ein Menschenleben oder so keinen Wert hat, nur also weil das vielleicht jemand anders sagt oder weil es jemand denkt. In Gottes Augen hat jedes menschliche Leben Wert. Und wir sehen uns selber vielleicht nicht so. Ja, das kann auch so sein. Aber Gott sieht uns nicht so. Gott sieht uns immer als wertvoll an. Auch wenn wir vielleicht nur für jemand anders beten können oder so. Vielleicht sind wir nicht in der Lage, irgendwie irgendwo hinzugehen oder dies und das zu tun, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf zu verstehen, dass Gott immer in und durch uns wirkt und immer, dass wir wertvoll sind in Gottes Augen. Also wir haben jetzt schon hier durch den Heiligen Geist ein Zuhause mit unserem Herrn Jesus Christus, in unserer persönlichen Beziehung, können das aber nur verstärken und können auch nur wachsen, in und durch Gottes Wort, die Bibel, Gottes lebendiges Wort. Und ja, Paulus geht mal rein in den ganzen Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, lernen wir eben, was bedeutet, also was die Wiederauferstehung anbelangt, da ist alles beschrieben, und auch ab Vers 11, dass wir eben Gottes Botschafter sind. Und lasst euch da Mut machen, denn Gott hat immer etwas vor. Gott hat immer einen Plan, einen Zeitrahmen und eine Absicht, besonders einen Zeitrahmen. Und manchmal ist dieser Zeitrahmen oder auch die Absicht von Gott anders, als was wir denken, wie es sein sollte, sein müsste, sein könnte. Sehr, sehr wichtig, ja. Also lasst euch nicht in die Irre führen, lasst euch hier Mut machen und wir sind daheim, wir werden dann in aller Ewigkeit mit Christus zu Hause sein, wenn er uns nach Hause ruft, wenn wir sterben. Aber eben auch jetzt schon hier haben wir Gottes Arbeit zu tun. Und was auch immer das sein mag, er spricht uns das in unsere Herzen. Und das macht uns Mut und gibt uns Kraft und hilft uns. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, dass wir zwar noch nicht in aller Ewigkeit daheim sind, aber jetzt schon durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, dass du jetzt schon in und durch uns wirkst und uns hilfst, zu verstehen, wer du bist, unser Jesus Christus, also unser Erlöser, Und dass du eben für uns gestorben bist am Kreuz. Und wir kommen zu dir als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und du hilfst uns, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und wir danken dir für dein Wort aus dem Korintherbrief, dem zweiten Korintherbrief, diese wichtigen Versprechen, die du uns gegeben hast. Und aber eben auch den Ruf, dass wir hier Aufgaben haben, zeitlebens. Und wir danken dir hier. Das macht uns Mut und stärkt uns. Und wir danken dir, Jesus, für all das. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.